man sieht, dass wenn die Protokolle geschrieben sind und die restlichen Vorlesungen nicht mehr protokollrelevant sind, die reguläre Teilnehmerzahl extrem einbricht. Das hat auch was mit dem Thema der heutigen Vorlesung schon zu tun, wo es einfach um bestimmte Transformationen des Wissenschaftsverständnisses, auch von Bildungsbegriffen und so weiter und so fort, im Kontext jüngerer kapitalistischer Entwicklungen geht. Die Vorlesung hat heute den Titel Konsumgesellschaft und Wissensgesellschaft, Überwindung oder Vollendung kapitalistischer Entwicklungs- und Autodestruktionsdynamiken. Das heißt, wir schlagen so ein bisschen den Bogen auch zurück zum Anfang der Vorlesung, wo es um bestimmte Prognosen zur Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften bei Marx ging. Wir werden auch noch mal ein paar Sachen streifen, die im Laufe der Vorlesung an anderen Theorien und Autoren behandelt worden sind. Ausgehen will ich aber heute von der Frage, inwiefern die Entwicklungen, die unter solchen zeitdiagnostischen Begriffen wie Konsumgesellschaft und eben Wissensgesellschaft zusammengefasst worden sind, sehr häufig, inwiefern die tatsächlich dafür sprechen, dass man es mit einer Überwindung oder Aufhebung von bestimmten kapitalistischen Logiken in der Gegenwart zu tun hätte. Das ist sozusagen der Inhalt. Gleichzeitig hat die Vorlesung heute auch ein bisschen mehr als sonst performativen Charakter. Also Sie sehen, ich habe es in Schale geworfen, das hat einfach was damit zu tun. Das letzte Mal, dass ich diesen Anzug getragen habe, da habe ich 2015 im Spätherbst im Rahmen der GEW-Aktionswoche Traum, Job, Wissenschaft eine Grabrede auf die wissenschaftliche Arbeit oder auf die Bedingungen und Hoffnungen auf und für gute wissenschaftliche Arbeit an der TU Dresden gehalten und wir haben uns entsprechenden Hoffnungen und Ideen, was bessere Wissenschaft sein könnte, an der TU am Campus dann auch beigesetzt dazu. Heute halte ich sozusagen meine eigene Grabrede. Wenn Sie sich das Video von der Grabrede damals steht online, wenn Sie sich das angucken, werden Sie auch wissen, es wird nicht allzu melancholisch oder allzu dramatisch, weil ich gehe mindestens mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und das wird aus dem Kontext der Vorlesung heute vielleicht auch nochmal ersichtlich. Ich halte die Vorlesung heute auch nicht alleine. Ich habe den stummen Begleiter der ganzen Vorlesungsreihe heute nochmal mitgebracht. Das war der Preis für den letzten DGS Science Slam, also den letzten Science Slam der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Den habe ich da bekommen für etwas, was heute auch im zweiten Teil eine Rolle spielt. Und daran sieht man, das ist dann vielleicht auch wieder ein Moment der Hoffnung, dass wenn man dem gegenwärtigen Wissenschaftssystem ans Bein pinkelt, weil das habe ich in diesem Science Slam gemacht, es zumindest aus anderen Aspekten auch noch Hoffnung und Illusionen über bessere Möglichkeiten wissenschaftlichen Arbeitens gibt, die dann dazu führen, dass eben dieses ans Bein pinkeln des gegenwärtigen Wissenschaftssystems durchaus auch preiswürdig ist. So viel zur performativen Rahmung der heutigen Vorlesung. Zur Gliederung. Ich will ganz kurz am Anfang was zum Status von soziologischen Zeitdiagnosen sagen und etwas dazu, inwiefern die mit einer Illusion der Überwindung des Kapitalismus verbunden sind. Ich wähle dann zwei Zeitdiagnosen aus. Ein bisschen knapper werde ich auf die Konsumgesellschaftsdiagnose eingehen, weil wir dazu im Laufe der Vorlesung viele Aspekte schon behandelt haben. Ein bisschen ausführlicher auf die Diagnose der Wissensgesellschaft. Da wird einerseits im ersten Teil die Frage im Vordergrund stehen, ist Wissen und Bildung tatsächlich, wie es in diesen Diagnosen der Wissensgesellschaft seit den 70er Jahren und in Deutschland verstärkt in den 90er Jahren verkündet wurde, ein Ausweg aus der kapitalistischen Klassengesellschaft oder ein Medium ihrer verstärkten Reproduktion? Und in einem zweiten Teil möchte ich mich dann ausgehend von ein paar schönen Imagefilmchen und anderen Imagekampagnen unserer Universität der Frage widmen, was wird eigentlich in dieser Form von Wissensgesellschaft aus Wissenschaft und Bildung, in der Form, die man mit Richard Münch als akademischen Kapitalismus bezeichnen könnte. Und die Grundthese wird dabei sein, wir haben es eigentlich einerseits mit einer Zerstörung der Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens und autonomer Bildung zu tun und auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, warum merken die betroffenen Institutionen oder zumindest die Entscheidungsträger in den betroffenen Institutionen das nicht? Das hat was damit zu tun, dass wir es auf einer sehr breiten Ebene mit einer langfristigen Ersetzung von Wissenschaft durch ihre Simulation zu tun haben oder mit einer Ersetzung von Bildung durch ihre Simulation. Gut. Wieso geht das hier nicht weiter? Ich fürchte, mein Computer hat sich gerade aufgehängt. Ich fahre den mal runter und starte ihn neu und versuche derzeit schon mal was zu den Zeitdiagnosen einfach aus dem Gedächtnis zu erzählen. Also zur Frage der Zeitdiagnosen. Zeitdiagnosen sind in der Soziologie eine sehr merkwürdige Textsorte. Sie sind eine Textsorte, die irgendwie zwischen dem steht, was hier in der Vorlesung eigentlich das Thema war, nämlich soziologische Theoriebildung, und dem, was man einfach soziologische Phänomenbeschreibung nennen könnte. Zeitdiagnosen versuchen also im positiven und im besten Sinne in einem bestimmten Zustand, in dem man es mit verstärkten gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu tun hat, wo sich Sachen verändern, wo man vielleicht auch noch nicht die adäquaten theoretischen Begriffe hat, diese Veränderungen auf den Punkt zu bringen, sozusagen Probebohrungen vorzunehmen, die nicht nur beschreiben, sondern die gewisse Vermutungen anstellen, inwiefern könnten diese Veränderungsprozesse, die wir gerade beobachten, zum Beispiel Geschlechterverhältnisse, zum Beispiel im Arbeitssektor, die Diagnose der Dienstleistungsgesellschaft und so weiter und so fort, inwiefern könnten die langfristige Strukturveränderungen mit sich bringen, auf die dann entsprechend auch die soziologische Theoriebildung reagieren muss, ohne dass wir bisher adäquate Begriffe dafür haben. Das wäre sozusagen der positive Sinn und Zweck von Zeitdiagnosen. Es sind Probebohrungen oder Leuchtbomben, die man der eigentlich noch zu leistenden künftigen Forschung voranwirft. In der Gegenwart gibt es mit den Zeitdiagnosen in der Soziologie aber ein gravierendes Problem. Man könnte sagen, dass Zeitdiagnosen über viele Jahre das für die Soziologie am brauchbarste und anschlussfähigste Konzept waren, wenn man sozusagen öffentliche Aufmerksamkeit generieren wollte. Also keine allzu komplizierten, möglicherweise sogar dialektischen oder paradoxen Erklärungen geben, sondern einfach griffige Formeln liefern, in denen sich sozusagen die Gesellschaft selbst wiedererkennen kann, weil sie letzten Endes nichts anderes sind als eine Verdolmetschung von ohnehin schon breit geführten und irgendwie auch opportunen politischen und medialen Debatten. Das wäre sozusagen das eine Problem von Zeitdiagnosen. Es ist also sozusagen, um Erfolg in der medialen Repräsentation von Wissenschaft zu haben, verkauft man eigentlich ziemlich viel von dem, was Wissenschaft auszeichnen müsste. Und man könnte jetzt sagen, es gibt so ein Grundrezept, daran erkennt man eine Zeitdiagnose in der Soziologie, in diesem schlechten Sinne, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und das Grundrezept wäre: Nimm irgendein Phänomen oder ein Phänomenkomplex, der möglichst breit und vielfältig schon debattiert wird in der Gesellschaft, also zum Beispiel den Massenkonsum. Entbette diesen Phänomenkomplex aus allen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen und Voraussetzungen, aus denen dieser Phänomenkomplex erklärbar wäre und verständlich werden könnte. Verbinde den so entbetteten Phänomenkomplex mit einem einigermaßen transgalaktischen Erklärungsanspruch, dass nämlich alles, was sich gerade in unserer Gesellschaft verändert, irgendwie daraus erklärbar ist, dass wir jetzt eben in einer Konsumgesellschaft, in einer Risikogesellschaft, in einer Chancengesellschaft, in einer Wissensgesellschaft leben, und verbinde das nach Möglichkeit mit einer ebenso einigermaßen transgalaktischen These von einem gravierenden Strukturbruch. Also das heißt, dass das, was wir gerade erleben, in irgendeiner Form bedeutet, dass die Grundstruktur der gesellschaftlichen Zusammenhänge sich so gravierend verändert, dass alle komischen anderen Theorien und Erklärungen und Beschreibungen der Gesellschaft, die so im Umlauf sind, alle anderen Erklärungsangebote sozusagen, von vornherein nicht mehr gelten. Und um das medial und so weiter und so fort anschlussfähig zu machen, ist das weitere Grundrezept, verbindet das Ganze mit einer hyperoptimistischen Prognose. Also das heißt, die Entwicklung zur Konsumgesellschaft, zur Informationsgesellschaft, zur Chancengesellschaft, zur Wissensgesellschaft und so weiter und so fort, wird verbunden mit dem Versprechen, dass es eine allgemeine Erweiterung des gesellschaftlichen Fortschritts ist, dass es irgendwie zur Demokratisierung beitragen wird, dass es eine wachsende Autonomie und Partizipation der Subjekte bedeutet, dass es Hierarchieabbau und die Umwälzung überkommener Herrschaftsstrukturen und so weiter und so fort bedeutet. Und damit man sich wissenschaftlich dabei auch noch einigermaßen seriös verkaufen kann, nicht nur die optimistische Prognose, sondern verbinde das Ganze dann auch noch mit einer pseudokritischen Abwägung der Risiken und Chancen dieser Entwicklung. Das heißt, es gibt noch irgendeinen kulturkritischen Sermon dazu, dass die Subjekte vielleicht noch gar nicht nutzen, wissen, wie sie die neuen Bildungs- und Wissensangebote nutzen können. Aber der kritische Sermon sollte bitteschön nicht auf die strukturellen gesellschaftlichen Entwicklungen selbst gerichtet sein. Das wäre sozusagen das allgemeine Rezept für wissenschaftliche soziologische Zeitdiagnosen, damit Sie wissen, dass Sie wenigstens ein was Praktisches aus dieser Vorlesung mitgenommen haben, außer den ganzen kritischen Reflexionen. Wenn Sie dieses Grundrezept anwenden, dann können Sie in weiten Teilen des Wissenschaftsfeldes und auch in weiten Teilen der medialen Öffentlichkeit und der politischen Öffentlichkeit auf Erfolg und Anschlussfähigkeit hoffen. Jetzt gibt es bei diesen Zeitdiagnosen, von denen ich oben ein paar aufgezählt habe, also Dienstleistungsrisiko, Chancen, Wissenskontrolle, Erlebnis oder Konsumgesellschaft, aber eine kleine Merkwürdigkeit, die hat Luhmann, um den es in der letzten Woche ging, mal sehr schön auf den Punkt gebracht, in dem er monierte, diese ganzen Zeitdiagnosen seien eigentlich allesamt ökonomisch begründet. Es geht nämlich auch bei der Erlebnisgesellschaft, bei der Konsumgesellschaft ist es ja eindeutig, aber zum Beispiel auch bei der Erlebnisgesellschaft, steigende Eventorientierung, steigende Erlebnisorientierung, geht es natürlich auch um gewachsene ökonomische Freiheitsgrade und gewachsene ökonomische Erlebnisangebote. Jedenfalls meint Luhmann, letztinstanzlich werden die alle ökonomisch begründet, beanspruchen aber gleichzeitig immer eine Widerlegung ökonomistischer und materialistischer Theorien zu leisten. Und vor allen Dingen, das ist in der deutschen soziologischen Zeitdiagnostik in ihrem ambivalenten Verhältnis zu Marx, immer so, sie beanspruchen immer eine Widerlegung der marxischen Theorien und Prognosen über die kapitalistische Entwicklung zu sein. Das wäre jetzt mal ein bisschen zu prüfen. Zunächst zur Konsumgesellschaft als einer wichtigen Zeitdiagnose. Konsumgesellschaft als Begriff, der seit den 60er Jahren und eigentlich bis heute ziemlich populär ist, da geht es zunächst immer erstmal um die Betonung der integrativen, nivellierenden, also ausgleichenden und individualisierenden Effekte des Massenkonsums und der allgemeinen Teilhabe am sogenannten Standardpaket. Das Standardpaket war eine Formulierung des amerikanischen Soziologen David Weismann. Und da geht es einfach darum, das Standardpaket ist das, was eigentlich alle in mehr oder weniger ausdifferenzierter Form als Massenkonsumenten zumindest in den Ländern des kapitalistischen Zentrums irgendwann in Anspruch nehmen können. Also Auto, Unterhaltungselektronik, pharmazeutische Angebote in weitreichendster Form, um sich fit zu machen oder um sich downzusizen und so weiter und so fort. Also zum Beispiel die Schmerztabletten, die es in der Einführung zu dieser Vorlesung mit Marc-Uwe Kling ging. Das wäre das Standardpaket. Daran geknüpft finden wir dann bei Schelsky die sogenannte Nivellierungsthese, also die Annahme, die allgemeine Teilhabe am Konsum nivelliere die Klassendifferenzen, die klassischen mit Klassenverhältnissen verbundenen Machtverhältnisse und Hierarchien in dieser Gesellschaft, also alle Subjekte in dieser Gesellschaft, in der Konsumgesellschaft, finden ihre Identität in einer allgemeinen gleichmäßigen Teilhabe am Konsum. Dem ein bisschen entgegengesetzt ist eine andere These, die in den 1980er Jahren vor allen Dingen in Schwange kommt. Da geht es darum, dass der Massenkonsum sich pluralisiert und ausdifferenziert und damit sozusagen die Varianzspielräume der Lebensstile und Konsummuster sich unglaublich ausweiten, pluralisiert werden und dass diese neuen Konsum- und Erlebnismilieus, die entstehen gerade in ihrer Breite und Differenz, die klassischen Klassen- und Teilhabedifferenzen auflösen würden. Man findet jetzt nur mit negativen Vorzeichen sozusagen ganz ähnliche zeithistorische Deutungen in marxistischen Negativvisionen. Da erscheint es dann einfach so, dass sozusagen der homogenisierende Konsumismus jede Möglichkeit der politischen Partizipation und des politischen Kampfes ersticken würde. Das meint aber eben nur mit negativ gewerteten Vorzeichen eben dieselbe Vorstellung einer totalen und egalitären Partizipation in die bestehende Gesellschaft, die sozusagen die Nivellierungs- und Pluralisierungsthesen einfach mit positiven Vorzeichen versehen. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann muss man sagen, dass die Befunde natürlich zutreffend sind, aber den klassischen Kapitalismustheorien und Prognosen eigentlich nicht widersprechen, die seit Marx den Massenkonsum immer als integrales Moment des Kapitalverhältnisses und seiner Entwicklung behandelt haben, aber eben nicht sozusagen als Phänomen, das irgendwie von mythischen Instanzen wie dem Fortschritt oder dem Wachstum gespendet über die Gesellschaft hereinbricht, sondern um einen Phänomenkomplex, der sozusagen eingebettet ist in die Dynamiken der kapitalistischen Produktion. Dazu kann man einfach was ins Gedächtnis rufen aus den ersten Vorlesungen. Kapitalistische Produktion ist für Marx von vornherein Massenproduktion, die, indem sie den Markt überschwemmt, permanent an der Durchbrechung seiner Schranken arbeitet. Das heißt, einerseits kapitalistische Produktion muss immer für Güterabsatz und permanent zahlungsfähige Nachfrage sorgen. Sie muss auf der anderen Seite natürlich auch für die Expansion der Bedürfnisse sorgen. Also das ist dieser schöne alte Satz, dass in der kapitalistischen Produktion es nicht nur darum ginge, ein Bedürfnis, ein Subjekt für das, kriege ich es nicht mehr zusammen. Also es geht nicht nur darum, sozusagen die Bedürfnisse von Subjekten zu befriedigen, sondern es geht immer auch darum, dem Objekt, also dem Gegenstand, dem Gut, auch ein Subjekt und ein Bedürfnis zu erzeugen. Das ist sozusagen die andere Seite der Produktion. Das Ganze hat, wenn man es sich in anderen Kontexten veranschaulicht, dann immer auch eine wichtige Funktion für den Kapitalismus jenseits dieser Seite der Nachfrage. Es geht nämlich einfach darum, dass der Konsum ein wichtiges Medium der dynamischen Reproduktion der Arbeitskraft ist, die durch den Konsum sich auf niedrigschwellige Weise den veränderten Produktionsanforderungen anpassen kann. Es geht also um eine Rückkopplung von Produktion und Konsum, die von vornherein nie darauf zielte, die Klassendifferenzen aufzuheben, sondern die auf eine Optimierung der kapitalistischen Klassenverhältnisse zielte, wie Henry Ford das formulierte, durch einen Unternehmertypus oder aber auch durch einen Staat, der zu begreifen vermag, was für eine Klasse Arbeiter er braucht. Der Gedanke bei Ford ist dann ganz einfach, ne, wenn die Leute alle sich ein Auto leisten können, fahren sie nicht nur Auto, sondern mit dem Auto können sozusagen auch die entferntesten Haushalte an die globalen Distributions- und Konsumptionsketten angeschlossen werden. Die Frauen und Kinder fahren viel mehr einkaufen, das ist dann Fords Vision, müssen nicht mehr so viel selber machen, der Haushalt wird von den toten Ästen vergeudeter Zeit befreit. Und die Männer, das ist ganz klar geschlechtlich differenziert, wie so vieles in dieser Gesellschaft, die Männer erwerben sozusagen durch das Autofahren und durch die Fähigkeiten, ihr Auto auch selbst zu reproduzieren, reparieren, sozusagen technische und ingenieurswissenschaftliche Fähigkeiten, die sie sonst in der besten Bildung nicht mitbekommen hätten. Das wäre sozusagen so ein Beispiel für die Erwartung einer niedrigschwelligen Subjektprägung durch Konsum, wo es eben von vornherein auch um eine Funktionalität geht. Also bei Ford ist das ganz klar als ein funktionaler Reproduktionskreislauf gedacht. Es ist jetzt so, dass die funktionslogischen Erklärungen des Massenkonsums aus dem Kapitalverhältnis natürlich nicht negieren, dass der Lebensstandard zumindest für viele Leute im kapitalistischen Zentrum wirklich gestiegen ist und dass damit sozusagen auch subjektive Freiheitsgrade der Lebensführung oder möglicherweise auch Möglichkeiten des Abbaus unmittelbarer Hörigkeitsverhältnisse tatsächlich gestiegen sind. Sie rücken aber die Integration durch den Konsum in andere Kontexte. Dazu ist es vielleicht ganz interessant, sich nochmal an den ollen Marx zu erinnern. Marx zu den Modi des Kapitalismus, in denen Arbeitskräfte, Zitat, den Kreis ihrer Genüsse erweitern, ihren Konsumtionsfonds besser ausstatten und kleine Reservefonds von Geld bilden können. Im Kapitalband 1 bemerkt dann dazu, so wenig beste Kleidung, Nahrung, Behandlung und ein größtes Pekulium, das Abhängigkeitsverhältnis und die Exploitation des Sklaven aufheben, so wenig die des Lohnarbeiters. Steigender Preis der Arbeit infolge der Akkumulation des Kapitals besagt in der Tat nur, dass der Umfang und die Wucht der goldenen Kette, die der Lohnarbeiter sich selbst bereits geschmiedet hat, ihre losere Spannung erlaubt. Es geht also darum, dass es hier die Vorstellung gibt, Konsum und Massenkonsum ist in dieser Gesellschaft einfach ein anderer Ausdruck und eine andere Ausformung eines Dominanz-, Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisses, das vielleicht aber, das ist das Bild der goldenen Kette mit der loseren Spannung, nicht mehr so unmittelbar als solches wahrgenommen wird, was dann aber selbst wieder auf die Möglichkeiten der Exploitation, also gerade wenn Leute motiviert sind, sich als Arbeitskräfte auch selbst zu führen und selbst zu exploitieren, um Zugang zur Konsumsphäre zu bekommen, was vielleicht eben nicht mehr als unmittelbares Herrschaftsverhältnis so deutlich wahrgenommen wird. Wenn wir das Ganze jetzt in diesen Kontext rücken, dann kann man nochmal kurz auf wichtige Deutungen aus anderen Kontexten der Vorlesung zurückgreifen. Also man hätte natürlich die klassische Deutung der kritischen Theorie, wo Massenkonsum und vor allen Dingen auch Kulturkonsum ganz klar als bloße Medien der Systemintegration und der Herrschaftsreproduktion gedeutet werden. Wir hatten das damals auch schon, dass das natürlich eine etwas einseitige Zuspitzung der These ist, die sozusagen Freiheitsfrage und so weiter und so fort zum bloßen Schein reduziert, die mit Massenkonsum ja vielleicht tatsächlich verbunden sind. Wir haben eine andere Deutung, wo es darum geht, dass der integrative Massenkonsum im Zentrum eigentlich nur ein Ausdruck globaler Ausbeutungs- und Dominanzverhältnisse ist, behandelt, nämlich der Dominanzverhältnisse zwischen Zentrum und Peripherie, wie sie sich in der Wollersteinschen Weltsystemanalyse darstellten oder in der Dependenztheorie, dass aber gleichzeitig, und das ist sozusagen der Clou an der Sache, der Massenkonsum im Zentrum auch das Orientierungsangebot und das Fortschrittsversprechen für Arbeitskräfte in der Peripherie ist, weil sie versuchen natürlich die westlichen Standards ebenfalls zu erreichen, was allerdings sozusagen durch die strukturellen Beziehungen des asymmetrischen Tauschs in der kapitalistischen Gesellschaft von vornherein immer verhindert wird. Ein anderes Deutungsangebot, dass Massenkonsum ähnlich als Medium der Reproduktion und Legitimation bestehender Verhältnisse behandelt hat. Das war sozusagen das, was wir ganz kurz mit Simmel schon mal gestreift haben und was wir mit Bourdieu ausführlicher behandelt haben, dass also gerade auch der differenzierte Massenkonsum ein Medium der Reproduktion und Legitimation von Klassendifferenzen ist, in dem bestimmte Konsummuster abgewertet werden, bestimmte Konsummuster aufgewertet werden als Ausdruck eines höherwertigen Geschmacks und damit sozusagen die ungleichen Möglichkeiten des Zugangs und die ungleichmäßig verteilten Habitusprägung sozusagen gesellschaftlich affirmiert werden, da sie eben als Ausdruck der freien Wahl eines höher- oder minderwertigen Geschmacks gelten. Mit den Cultural Studies könnte man allerdings sagen, und das wäre der Aspekt der Freiheitsgrade, dass die Konsuminnovationen, die wir gerade auch im Bereich der Massenkultur immer wieder hatten und die wir gerade auch im Bereich der Erweiterung von Marktsegmenten haben, immer auch ein Effekt sozialer Kämpfe ist und eine bestimmte, durchaus reduzierte Form, aber trotzdem eine Form sozusagen die Ansprüche von vergesellschafteten Subjekten auf Teilhabe und Anerkennung und auf ein Profitieren von bestimmten wissenschaftlich-technischen Entwicklungen zum Beispiel, sozusagen in der reduzierten Form des Konsums anzuerkennen. Das wäre sozusagen die Durchsetzung aller möglichen veränderten Kulturbedürfnisse durch das Konsumentinnenvotum. Man könnte hier auch die Durchsetzung der Reproduktionsmedizin, der modernen Verhütungstechniken in diesem Kontext einbetten und nacherzählen und so weiter und so fort, wo es eben nicht nur darum geht, es geht nicht nur um ein Top-Down-Herrschaftsverhältnis, sondern im Medium des Konsums werden auch sozusagen gesellschaftliche Teilhabeansprüche und Konflikte ausgehandelt. Wenn man das Ganze in diese Theorieangebote einbetten würde, dann könnte man sagen, dass noch die Differenzen der zwei Hauptthesen einer Aufhebung des Kapitalismus in der Konsumgesellschaft, wie wir sie in der Bundesrepublik gefunden haben, sich relativ gut aus den Verschiebungen der kapitalistischen Produktionsweise selbst erklären lassen. Die Nivellierungs- und Homogenisierungsthese entspricht den mehr oder weniger standardisierten, unflexiblen Produktionstechnologien, den staatlichen Teilhabegarantien, den Klassen- und Klassenkompromissen, wie wir sie im Fordismus hatten, ne? Also standardisierte Massenproduktion mit relativ wenig Ausdifferenzierung, standardisierte Arbeitsverhältnisse, sehr standardisierte Geschlechterverhältnisse. In der vorletzten Sitzung ging es um diese Sache mit dem Ernährerlohn- und Zuverdienstmodell und so weiter und so fort. Das entspricht eben auch einer standardisierten Massenproduktionstechnik. Entsprechend die These Nivellierung, Homogenisierung. Die Pluralisierungs- und Individualisierungsthese entspricht demgegenüber der durch mikroelektronische Basisinnovationen in den 70er und 80er Jahren ermöglichten flexibleren Massenproduktion, wo es darum geht, mit differenzierteren Produktmargen sozusagen auch differenziertere Bedürfnisse erfüllen zu können, Individualitätsbedürfnisse erfüllen zu können und diese gleichzeitig aber auch anzureizen und die dann eben auch mit entsprechend flexibilisierten Arbeits-, Lebens- und Geschlechterverhältnissen verbunden sind, wie wir das in der Vorlesung an ein paar Stellen in dieser Transformationsphase zum Postfordismus und Neoliberalismus ja auch schon gestreift haben. Wenn man es jetzt auf der Ebene nochmal einordnet, könnte man sagen, dass die Begrenzung gesellschaftlicher Teilhabe auf Konsum und der als legitim geltenden Mittel und Zwecke von Interessenvertretung auf Zugeständnisse beim Lohn, die eben sozusagen den Zugang zum Konsum gewähren, auch als Ausdruck einer Vollendung von Demobilisierung, Atomisierung, Passivierung und Entfremdung gelesen werden könnten, weil es eben darum geht, dass sozusagen die Teilhabeansprüche von Subjekten immer wieder nur in dieser reduzierten Form eines Zugangs zu mehr oder weniger vorbestimmten Warenmargen gestattet wird und ermöglicht wird, dass es eben aber nicht um Teilhabe an der Bestimmung der Parameter des eigenen Lebens geht. Das findet man abschließend in einem der schönsten Bücher über die Konsumgesellschaft, die sozusagen den soziologischen Diskurs um die Konsumgesellschaft und die entsprechenden Transformationen selbst zum Gegenstand macht. Das wäre die Diagnose von Baudrillard. Der sieht Konsumgesellschaft vereinfacht gesagt so beschaffen, dass in der modernen Gesellschaft Konsum der wesentliche Motor im Teufelskreis des Wachstums wird. Warum Teufelskreis des Wachstums? Baudrillard geht davon aus, dass im Kapitalismus, solange er halbwegs funktioniert, die wachstumsinduzierten ökologischen, sozialen und psychosozialen Zerstörungen, also die Zerstörung der Umwelt, die Zerstörung in bestimmten Subjekttypen, die Zerstörung von Beziehungsfähigkeit und so weiter und so fort, immer kompensiert werden in der Form von Konsumangeboten. Also das heißt, wenn diese komische romantische Liebe nicht funktioniert, dann haben wir das Angebot, zur Paartherapie zu gehen. Wenn wir mit bestimmten Überlastungen in der Arbeitswelt überfordert sind, dann haben wir die Möglichkeit, Schmerztabletten zu nehmen oder uns halt in einer Form von Verhaltenstherapie, wie auch immer, wieder fit machen zu lassen. Wenn die ökologischen Destruktionsdynamiken zu weit gediehen sind, dann bedeutet das gleichzeitig wieder, dass bestimmte vorher allgemeine Güter, zum Beispiel Zugang zu sauberer Luft, sauberem Wasser und so weiter und so fort, marktfähige Güter werden oder dass bestimmte Ausgleichsangebote, also der Rückzug in vermarktete Naturreservate, wo man nochmal reine Natur sozusagen erleben kann, selbst sozusagen konsumistisch vermittelte Ausgleichsangebote werden. Das Schöne an der Sache, deswegen Teufelskreis des Wachstums, in der Mystik des Bruttosozialproduktes, wie Baudrillard das nennt, taucht sozusagen jede gesellschaftliche Reaktion auf die durch das Wachstum schon verursachten Zerstörungen wieder positiv als Wachstum auf, weil das eben gleichzeitig sozusagen Fortschritt und Wachstum der konsumtiven Möglichkeiten und konsumtiven Bedürfnisse bedeutet. Gleichzeitig ist es für Baudrillard so, dass die Konsumgesellschaft zu einer Dominanz eines konsumistischen und damit passiven Welt- und Selbstverhältnisses führt, was weitreichende soziale, kulturelle und politische Konsequenzen hat. Also vereinfacht gesagt geht es darum, sich auch die Frage zu stellen, warum können sich Subjekte, die mit den bestehenden Verhältnissen hochgradig unzufrieden sind und ihre Unzufriedenheit auch auf die Straße tragen, sozusagen nichts anderes vorstellen, als sozusagen eine autoritäre Instanz, zum Beispiel den Staat, anzurufen, die ihre Bedürfnisse erfüllen sollen, statt sozusagen zu versuchen, bestimmte Parameter ihres Zusammenlebens selbst anders zu gestalten. Das ist damit gemeint, dass man es mit einem entfremdeten Selbst- und Weltverhältnis zu tun hat. Und man könnte auch sagen, wesentliche Aspekte von Politik in der Moderne, das hat André Gorz mal sehr schön formuliert, sind letzten Endes auch konsumistische Verhältnisse, also der Akt in der Wahlkabine und so weiter und so fort, aber auch die Werbung im Wahlkampf sind sozusagen vorgefertigte Angebote, keine Teilhabeangebote. Darum geht es in dieser Vorstellung. Wenn man sich dafür interessiert, was konsumistisch passive Welt- und Selbstverhältnisse dann bedeuten, da haben wir in unserem Pegida-Band auch ein paar kleine Sachen gemacht, um sozusagen eine aktuelle lokale Bewegung auf dieser Ebene mit zu analysieren. Für Baudrillard ist es dann so, dass die positiven und affirmativen Theorien der Konsumgesellschaft letzten Endes Ausdruck desselben Welt- und Selbstverhältnisses sind. Es sind nämlich Ausdrucksformen eines mythischen und magischen Denkens, was man vereinfacht gesagt schon daran sieht, dass die Konsumgesellschaft in den entsprechenden Diagnosen, das ist zumindest Baudrillards Argument, eigentlich nie als Produkt und Moment kapitalistischer Wachstums- und Ausbeutungsdynamiken gelesen wird, nie die Frage gestellt wird, wo kommen eigentlich diese komischen Konsumgüter her, wie hängt das möglicherweise mit globalen Dominanz- und Ausbeutungsbeziehungen zusammen, sondern sie erscheinen immer von mythischen Instanzen gespendet, also von den Göttern sozusagen, die hier jetzt Fortschritt und Wachstum heißen. Und genau, das wäre sozusagen eine andere Deutungsmöglichkeit. Kommen wir zur Wissensgesellschaft. Die Wissensgesellschaft verspricht uns nun was ähnlich Positives und Schönes erstmal. Nur kommt jetzt eben nicht alles aus dem Konsum, sondern aus dem Wissen. Dazu ein kleines Zitat von Nico Stehr, einem der wichtigsten Propheten der Wissensgesellschaft in Deutschland. Anfangs war die bürgerliche Gesellschaft eine Eigentumsgesellschaft. Später wurde sie dann zu einer Arbeitsgesellschaft, die gegenwärtig von der Wissensgesellschaft abgelöst wird. Also wir haben hier eine sehr vereinfachte Vorstellung. Irgendwann gab es mal Eigentum, das bestimmt war, dann war die Arbeit bestimmt und jetzt ist es irgendwie das Wissen. Ob und wie diese ganzen drei mythischen Instanzen, die hier beschworen werden, schon immer miteinander zusammenhängen, steht dabei gar nicht in Frage. Das ist sozusagen wieder das, was ich am Anfang illustriert habe an Zeitdiagnosen, die Strukturbruchthese ausgehend von einem isolierten Phänomen. Das ist jetzt eine häufige Zeitdiagnose seit Daniel Bell, die man bei allen möglichen Autoren findet, die ich Ihnen hier auch nochmal aufgezählt habe. Der Grundbefund, könnte man sagen, ist immer, Wissen im weiten Sinne von Wissenschaft, aber auch Know-how, Qualifikation, Kompetenz und so weiter und so fort, wird zur zentralen Produktivkraft und zum entscheidenden Produktionsfaktor, der auch andere Aspekte des gesellschaftlichen Lebens verstärkt bestimmt, also unter anderem die Möglichkeiten und die Interessen an politischer Partizipation, die Mediennutzung, entsprechend auch die Ausprägung sozialer Ungleichheit und so weiter und so fort. Die daran geknüpfte These ist jetzt aber eben die, dass das nicht eine langfristige Tendenz wäre, sondern die Gesellschaft war bisher von Eigentum, Kapital und Arbeit bestimmt, die nun aber durch eine neue Eigenschaft, nämlich das Wissen, als Strukturmechanismus abgelöst würden. Der Grundbefund steht jetzt auch hier, ähnlich wie bei den Grundbefunden der Konsumgesellschaft, nicht in Frage. Sehr wohl aber die Behauptung, dass diese Entwicklung gänzlich neu sei und zu einer neuen Strukturierung der gesellschaftlichen Verhältnisse führe. Wenn Sie sich an die anfänglichen Vorlesungen erinnern, dann war die Tendenz zur fortschreitenden Verwissenschaftlichung der Produktion und der ihr vorausgesetzten Distributions- und Kommunikationsfunktion sowie auch die steigende Qualitätsanforderungen an die wahre Arbeitskraft im Kapitalismus immer schon eine Grundtendenz, die sich bei Marx vor allen Dingen aus dem ergibt, was ich Ihnen in der Produktion des relativen Mehrwerts versucht habe zu illustrieren. Und wenn wir an andere Aspekte der Vorlesung denken, dann finden wir sozusagen die gesteigerte Bedeutung des Macht-Wissens-Nexus in Politik, Verwaltung, Management, aber auch im Selbstmanagement, in den Selbstführungen, in den Selbsttechniken oder in dem, was man Psychologisierung des Alltags nennen könnte. Ne? Wie gehe ich mit meinen sozial induzierten Problemen selbst um? Wie cope ich die und so weiter und so fort? Oder eben auch in der Biopolitik. In all diesen Elementen haben wir sozusagen einen starken Nexus zwischen Machtverhältnisse und Wissensangeboten und Wissensverhältnissen, mit denen Gesellschaft sozusagen gestaltet werden kann, auch jenseits der unmittelbaren Produktionssphäre. Und wenn man sich vor allen Dingen an Bourdieu erinnert, ähnliche Ideen hätte man aber auch bei Gramsci oder in der Regulationstheorie, dann kann man auch beobachten, dass die regelmäßigen Bildungstransformationen, die es ja jetzt nicht erst in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, sondern die sich im Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert zyklisch sehr gut beobachten lassen, dass diese regelmäßigen Bildungstransformationen immer eine Anpassung des Systems der Produktion der Produzenten, wie Bourdieu das nennt, also das, wo wir hier drin sind, als einem Teil, hier werden die künftigen Produzentinnen produziert, an die Erfordernisse des Produktionssystems und an die veränderten Erfordernisse des Produktionssystems waren. Die Wissensgesellschaftsdiagnosen knüpfen an diese Transformation jetzt aber ganz andere Annahmen und die sind ziemlich weitreichend, was den grundlegenden Strukturwandel der Gesellschaft angeht, der hier mit der Wissensgesellschaft bis zur Aufhebung des Kapitalismus und der Klassenverhältnisse führen soll. Es gibt also die Erwartung einer Verlagerung gesellschaftlicher Dominanzverhältnisse, in der die auf Kapitalbesitz begründete Einflussmacht durch eine rationale, objektive und tendenziell egalitäre Autorität des Wissens abgelöst werden soll. Egalitäre Autorität des Wissens, weil vermeintlich hat ja jeder gleichen Zugriff auf Wissensressourcen. Objektiv hat einfach was sozusagen mit dem neuzeitlichen Verständnis von Wissenschaft zu tun, wo man nicht mehr davon ausgeht, dass auch die Wissensproduktion eben ein Medium der Austragung sozialer Kämpfe und Konflikte um die Deutung der Welt zum Beispiel ist, sondern sozusagen eine reine Objektivität, ein rein sachliches, erkennendes Verhältnis zur Wirklichkeit, das dann entsprechend auch von vornherein als herrschaftsfrei imaginiert wird. Das wäre also die Prognose von Daniel Bell. Bisschen ausführlicher kann man sich angucken, wie der Nico Stehr das dann begründet. Da in der Wissensgesellschaft nicht mehr materielle, sondern kognitive Faktoren, Kreativität, Wissen und Information, den Großteil des Wohlstands erzeugen, verschwinden die Bedingungen, die bisher als Anker sozialer Stratifikation galten. Durch Auflösung der Abhängigkeit der Individuen von der singulären Unselbstständigkeit aufgrund von ihnen ausgeübten, der von ihnen ausgeübten ökonomischen Funktion, macht der jedem offen stehende Zugriff auf Wissen die Einzelnen zu autonomen Subjekten ihres sozialen Schicksals. Das Verhältnis von materiellen und kognitiven Faktoren sozialer Ungleichheit kehrt sich somit um. Wissen steuert und reguliert die materiellen Komponenten, weshalb für Stehr die Arbeitswerttheorie auch durch eine Wissenswerttheorie ersetzt werden müsste. Ähnliche Diagnosen und Visionen findet man jetzt auch in zeitgleichen Diagnosen der Informations- oder Kommunikationsgesellschaft, wo es immer darum geht, zu imaginieren, sozusagen der Zugriff auf diese Ressourcen wäre eben unabhängig von sozialen Ungleichheitsverhältnissen, unabhängig von Ausbeutungs- und Dominanzverhältnissen und so weiter und so fort. Letztlich ist es eigentlich aber dann so, dass man diese Vision auch schon sehr, sehr lange finden kann, zum Beispiel bei Saint-Simon im 18. Jahrhundert schon, Die Vision nämlich, dass die Subjekte durch Bildung und Wissen vom passiven Akteur zum aktiven Mitgestalter ihrer gesellschaftlichen Beziehungen würden. Die findet sich dann auch in den sozialtechnischen Visionen des 20. Jahrhunderts und man könnte jetzt sagen, dass die Wissensgesellschaftsdiagnosen der 90er Jahre letzten Endes diese alten Visionen und Versprechen nur in ein neues Gewand kleiden, das sozusagen dem selbstunternehmerischen Zeitgeist etwas besser entspricht, in dem die Subjekte dann eben Kraft ihrer eigenen intellektuellen Wassersuppe wissen und damit auch Zugriff auf gesellschaftliche Möglichkeiten und Chancen erhalten sollten. Die Grundbefunde zu den realen Wirkungen von Bildungstransformation und Verwissenschaftlichung sämtlicher Lebensbereiche sind jetzt freilich über die Jahrhunderte deutlich andere. Wir haben sozusagen eine fortgesetzte Klassenabhängigkeit der Teilhabe und Nutzung von Wissen auf allen Ebenen. Das betrifft jetzt nicht nur den ungleichen Zugang, den klassenspezifisch ungleichen Zugang zur Bildung, den man mit Bourdieu analysieren kann und der sich ja auch in allen möglichen Bereichen für die Gegenwartsgesellschaft immer wieder bestätigt, sondern es betrifft auch die Frage, inwiefern sind eigentlich die hier so als neue gesellschaftliche Elite beschworenen Wissenschaftssubjekte eigentlich autonom in der Gestaltung der Bedingungen ihres Arbeitens und Tätigseins und so weiter und so fort. Und da ist relativ klar, sie sind eben nicht autonom, sie sind in hohem Maße abhängig. In der Frage, selbst Luhmann weiß ja, dass man mit Geld besser forschen kann als ohne, in der Frage, inwiefern kann man überhaupt wissenschaftlich tätig werden, inwiefern kann man mit bestimmten Bildungskompetenzen tätig werden, in welchen Kontexten tut man dann, und da geht es dann eben nicht um Selbststeuerung und Selbstregulation, sondern im Gegenteil um eigentlich sehr klassische Abhängigkeitsverhältnisse. Ein großes Problem von gegenwärtigen Arbeitskräften, gerade die, die zu stark und zu hoch qualifiziert sind, ist ja, dass sie in ihren Bullshit-Jobs, so ein Qualitätsmanagement oder was auch immer, die ganze Zeit Sachen machen müssen, von denen sie eigentlich wissen, das ist sinnlos und falsch, was sie tun. Aber natürlich ist es das, was im Lohnarbeitsverhältnis von ihnen erwartet wird. Dazu könnte man dann vielleicht noch Beispiele bringen, wenn ich die Zeit noch dazu habe. Knapp gesagt könnte man sagen, dass im Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit die verstärkte Arbeitsmarktkonkurrenz und die wissensökonomischen Dynamiken immer nur bewirken, dass Arbeitskräfte sich veränderten Qualifikationserfordernissen anpassen müssen, ohne dass das zur Vermeidung sozioökonomischer Deklassierung hinreichend wäre und ohne dass dem Bildungsaufstieg in irgendeiner Form sozusagen ein Aufstieg zu einem freieren und autonomeren, selbstbestimmteren Leben notwendig entsprechen würde. Alter Befund, wenn man sich die 1920er Jahre anguckt, haben wir auch da schon sowas wie eine Bildungsexpansion und eine Bildungstransformation. Hat einfach was damit zu tun, dass der Strukturwandel der Wirtschaft neue Organisationsformen der Massenproduktion erfordert, aber auch das Anschwellen der Verteilungsapparate, also der Konsumorganisation, erfordert sozusagen veränderte Arbeitskrafttypen, kaufmännische Arbeitskrafttypen und so weiter und so fort mit höheren Qualifikationen. Man hat dann in der Weimarer Republik innerhalb von kurzer Zeit eine Verfünffachung der Angestelltenberufe, auch einen extremen Anstieg bei Leuten, die sozusagen die mittlere Reife erwerben und so weiter und so fort. Gleichzeitig hat man durch die Einführung von Rechentechnik, damals die Hollerith-Maschinen, die Möglichkeit, dass Tätigkeiten, die früher hohe mathematische Qualifikation erfordert haben, an einfachere Angestellte übertragen werden. Die verdienen dann ungefähr genau dasselbe wie gelernte Lohnarbeiter. Das heißt, es gibt schon damals den Befund, der Aufstieg der Angestelltenschaft verlor gerade mit dem Wechsel in den Angestelltenberuf den Charakter des Aufstiegs. Und wir haben ähnliche Entwicklungen in der von Bourdieu analysierten Bildungsexpansion und Inflation der 60er und 70er Jahre, wo es eben auch darum geht, dass dem realen Bildungsaufstieg kein adäquater oder nicht der erwartete und versprochene soziale Aufstieg entspricht. Bourdieu spricht deswegen auch von einer betrogenen Generation, woraus er relativ viel Frustrations- und politischen Unmut bei der entsprechenden Generation auch zu erklären versucht. Jedenfalls könnte man verkürzt sagen, dass der Bildungsaufstieg im 19. und 20. Jahrhundert überwiegend als Kampf um sozialen Statuserhalt gedeutet werden kann. Es geht also sozusagen darum, eine bestimmte Position in einer sich dynamisch verändernden Welt mit dynamisch sich verändernden Anforderungen zu erhalten im Wesentlichen. Das heißt, sie brauchen sozusagen, um die Position ihrer Eltern und Großeltern zu erreichen und um bestimmte Berufsfelder für sich zu erschließen und dort tätig zu sein, halt immer höhere formale Bildung. Das hat sich mit der beschleunigten Logik von Bildungsinflation und wissenschaftlich-technischer Innovation inzwischen umgekehrt, dieses Verhältnis. Also das heißt, inzwischen reduziert sich Bildung und lebenslanges Lernen im 21. Jahrhundert eigentlich als auf eine etwas höhere Chance im Kampf gegen soziale Deklassierung. Das können Sie auch in politischen Diskursen ganz schön verfolgen. Also klassische Legitimation, warum sich Leute besser bilden sollen, höhere Abschlüsse erwerben sollen und so weiter und so fort, war eben immer, dann können sie aufsteigen. Inzwischen ist die Legitimationsstrategie halt nur noch dann, wenn sie nämlich viel Bildung erwerben, sind ihre Chancen nicht abzustürzen etwas größer, was aber keineswegs heißt, dass sozusagen Bildung hinreichend wäre, um Deklassierung zu vermeiden. Es ist nur eine Strategie, sozusagen die Chance zu steigern. Wir haben damit dann etwas in Kontrast zu den optimistischen Prognosen der Wissensgesellschaft in den 90er Jahren heute die historisch höchste Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Durchschnitt, die wir jemals so hatten, und das für die historisch gleichzeitig am höchsten qualifizierte, zumindest formal, was Bildungsabschlüsse angeht, qualifizierte Generation. Es geht hier um 23,5% im EU-Durchschnitt 2013, in den Spitzenländern Griechenland, Spanien, in einigen Regionen 50-60%. Deutschland ist davon wie von vielen anderen Krisenerscheinungen noch nicht so akut betroffen, weil wir immer noch als Exportnation damit punkten können, dass wir auch ohne funktionierenden Binnenmarkt sozusagen unseren Klöder für die ganze Welt produzieren. Das ist natürlich aber auch fraglich, wie lange sich diese Stellung halten lässt, wenn sozusagen die eigenen Absatzmärkte zum Beispiel durch die europäische Austeritätspolitik geschädigt werden oder wenn sich Amerika für hohe Schutzzölle auf deutsche Autos entscheiden sollte. Das werden wir sehen. Es geht jetzt aber hier eben auch nicht nur um Deutschland, sondern eben um allgemeine europäische Entwicklung. Bei den klassischen Propheten der Wissensgesellschaft und der positiven Entwicklung der Bildung als sozialen Fahrstuhl, der die Leute nach oben bringt, hat man es dann mit einem als überraschend gelehrten Paradox zu tun. Also als man merkt, die Entwicklung geht in diese Richtung, sagen alle, ganz überraschend, vollkommen paradox, eigentlich heißt doch Bildung Aufstieg und Chancen und Autonomie und Teilhabe und jetzt geht es den Leuten gar nicht so viel besser, wie wir das prognostiziert haben. Wenn man sich das genauer anguckt, dann steht das Ganze aber halt in einer bisschen die Anfänge des Kapitalismus reichenden Entwicklungsreihe von Bildungsexpansion und Inflation. Von 1825 Hopkins, ein Frühsozialist, die weite Verbreitung der Ausbildung unter den Arbeitern unseres Landes vermindert täglich den Wert der Arbeit und der Geschicklichkeit fast aller Meister durch Vermehrung der Zahl derjenigen Personen, welche ihre speziellen Kenntnisse besitzen. Und Marx, zu den kommerziellen Arbeitern, also Kaufmenschenarbeitern, die gehören zur besser bezahlten Klasse von Lohnarbeitern. Indes hat der Lohn die Tendenz zu fallen, selbst im Verhältnis zur Durchschnittsarbeit im Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise, teils durch Teilung der Arbeit innerhalb des Kontors, wobei die Entwicklung der Arbeitsfähigkeit den Kapitalisten zum Teil nichts kostet, da das Geschick des Arbeiters sich durch die Funktion selbst entwickelt und umso rascher, je einseitiger es mit der Teilung der Arbeit wird. Zweitens, weil die Vorbildung, Handels- und Sprachkenntnisse usw. so mit dem Fortschritt der Wissenschaft und Volksbildung immer rascher, leichter, allgemeiner, wohlfeiler reproduziert werden, je mehr die kapitalistische Produktionsweise die Lehrmethoden und so weiter aufs Praktische richtet. Die Verallgemeinerung des Volksunterrichts erlaubt, diese Sorte aus Klassen zu rekrutieren, die früher davon ausgeschlossen, an schlechtere Lebensweisen gewöhnt waren. Dazu vermehrt sie den Zugang und damit die Konkurrenz. Mit einigen Ausnahmen entwertet sich daher im Fortgang der kapitalistischen Produktion die Arbeitskraft dieser Leute. Ihr Lohn sinkt, während ihre Arbeitsfähigkeit zunimmt. Und noch was Marx seinerzeit zum lebenslangen Lernen und zu flexibilisierten Lernbiografien für die Wissensgesellschaft. Die Innovations- und Krisendynamik kapitalistischer Produktion macht es nämlich für Marx langfristig zur Frage von Leben und Tod, den Wechsel der Arbeiten und daher möglichste Vielseitigkeit der Arbeiter als allgemeines gesellschaftliches Produktionsgesetz anzuerkennen und seiner normalen Verwirklichung die Verhältnisse anzupassen. Sie macht es zu einer Frage von Leben und Tod, die für das wechselnde Exploitationsbedürfnis des Kapitals in Reserve gehaltene disponible Arbeitsbevölkerung zu ersetzen durch die absolute Disponibilität des Menschen für wechselnde Arbeitserfordernisse, das Teilindividuum, den bloßen Träger einer gesellschaftlichen Detailfunktion, durch das total entwickelte Individuum, für welches verschiedene gesellschaftliche Funktionen einander ablösende Betätigungsweisen sind. Für Marx ist diese Entwicklung jetzt natürlich wie so vieles dialektisch gedacht. Also auf der einen Seite heißt dieser Fortschritt der Zivilisation, der gesellschaftlichen Produktivkräfte, der Wissenschaft und so weiter und so fort innerhalb der Parameter kapitalistischer Gesellschaft, Vergesellschaftung nur, dass sozusagen die Abhängigkeitsverhältnisse und die Dominanzverhältnisse, die in dieser Gesellschaft bestehen, reproduziert und verstärkt werden. Auf der anderen Seite geht Marx davon aus, dass die Verallgemeinerung und Dynamisierung der Bildung auch eine Steigerung gesellschaftlicher Mündigkeit bedeutet. Das wäre der klassische, emphatische, humanistische Bildungsbegriff. Es geht eben nicht nur darum, Leute zu flexibel einsetzbaren Marionetten heranzuzüchten, sondern es geht darum, sozusagen Selbstreflexionskapazitäten, Selbstführungskapazitäten, Selbstorganisationskapazitäten und Potenziale zu entwickeln. Und das wäre dann die Erwartung, das führt auch zu einer verbesserten Position in sozialen Kämpfen und Konflikten um eine Umgestaltung oder Überwindung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse. Das ist jetzt letzten Endes die geteilte Hoffnung von ganz vielen sozialrevolutionären oder sozialreformerischen Theorien seitdem gewesen. Wenn man sich das anguckt, hat man es aber in der Gegenwart eher damit zu tun, dass auch diese Hoffnung durch die Stellung von Bildung und durch die Entwicklung von Bildung und Wissenschaftsinstitutionen im akademischen Kapitalismus durchaus konterkariert werden, wo man sich eben dann die Frage stellen muss, ob nicht mit der Verwissenschaftlichung der Ökonomie auch eine Ökonomisierung der Wissenschaft und der Bildung einhergeht, die genau dem, was in den klassisch-humanistischen Bildungsidealen in Bildung reinprojiziert worden ist, in gewisser Weise zuwiderlaufen. Die andere Frage wäre dann, das ist ja das, was Ihnen heute immer dann verkauft werden soll, das werden Sie ganz oft hören in politischer Sonntagsrhetorik, aber auch an Universitäten, so zur Immatrikulationsfeier oder zu ähnlichen Sachen. Natürlich heißt Wissenserwerb heute nicht, dass Sie Ihre Zukunft wirklich besser gestalten können und so weiter und so fort, aber Sie sollen doch den intrinsischen Wert der Bildung anerkennen, also dass Bildung ja auch Spaß machen kann, dass Bildung eben wirklich eine Steigerung von Freiheitsgraden, der Reflexion, der Mündigkeit sein könnte. Und dazu wäre jetzt die Frage, was passiert eigentlich in der gegenwärtigen Wissensgesellschaft mit genau den Institutionen, die das leisten sollen. Erstmal ist das, was passiert, wieder etwas, was die großen Prognosen der Wissensgesellschaftsdiagnosen durchaus konterkariert. Stehr ging davon aus, dass die Selbsttransformation der Ökonomie durch ihre Verwissenschaftlichung den gesellschaftlichen Einfluss der Ökonomie insgesamt verringern würde und dass damit eben sozusagen autonome Wissensressourcen sich gegen die Dominanz des Kapitals wenden können. Ähnliche Vorstellungen hat man tatsächlich auch bei den Linken, zum Beispiel bei den Operaisten, aber das kann man jetzt hier nicht vertiefen. Demgegenüber haben wir seit den 1990er Jahren eine allgemeine Klage über eine vermeintliche Reökonomisierung des Sozialen oder aber eben über eine Ökonomisierung des Sozialen und über eine gesellschaftliche Entdifferenzierung. Das kommt dann vor allen Dingen aus der Systemtheorie. Ne, der Stand funktionaler Differenzierung, der schon mal erreicht worden ist, wird durch aktuelle Entwicklungen mit dem Eindringen von ökonomischen Imperativen in andere Logiken, vor allen Dingen auf der Ebene der Organisation, sozusagen unterlaufen und unterminiert. Deswegen sprechen einige Leute da heute von einer gesellschaftlichen Entdifferenzierung. Und dafür ist gerade Bildung und Wissenschaft ein beliebtes Beispiel. Bourdieu verzeichnet in dem Kontext das, was er Intrusionsdynamiken nennt, also das weitgehend ungefilterte Eindringen ökonomischer und politischer Imperative in Felder, die anderen relativ autonomen Prinzipien und Logiken eigentlich relativ lange gehorcht haben. Die Medien solcher Intrusionen wären dann zum Beispiel die wachsende direkte Abhängigkeit von Forschung und Bildung von nicht öffentlicher Zuwendung und die gleichzeitige Verwandlung staatlicher Zuwendungen, die es ja weiter gibt, in hohem Maße in Pseudomärkte. Also das heißt, es sind zwar eigentlich keine Marktzuwendungen, aber sie werden so organisiert, als könnte man einen künstlichen Markt für Wissensangebote und Nachfragen sozusagen errichten, indem man auch einen größten Teil der öffentlichen Zuwendung in Drittmittel verwandelt. Eine zunehmend ungefilterte Einflussnahme hätte man auch natürlich in solchen Konstruktionen wie den Stiftungsprofessuren oder den Stiftungsuniversitäten, wo sozusagen mit privatökonomischem Kapital Professuren für bestimmte Forschungsfelder ermöglicht werden. Dazu gibt es dann immer die Aussage, natürlich greift das in die Freiheit von Forschung und Lehre nicht ein. Es gibt aber eine längerfristige Debatte darüber, ob und inwiefern es das nicht natürlich am Ende doch tut. In anderen Bildungsbereichen haben Sie vielleicht mitgekriegt, dass auch in Schulen die Kürzung der öffentlichen Hand halt zunehmend bedeuten, dass privat finanzierte, von Firmen finanzierte oder von Lobbygruppen finanzierte Unterrichtsmaterialien zum Einsatz kommen. Auch hier kann man sich die Frage stellen oder an Details dann auch gut analysieren, inwiefern werden hier Möglichkeiten von unabhängiger, autonomer Bildung aufgelöst. Wir haben es schließlich seit den 1990er Jahren mit einem verstärkten Einfluss von Lobbygruppen und sogenannten Thinktanks auf die gesetzliche Ausgestaltung von Bildung und auf die politischen Rahmenbedingungen von Bildung zu tun. Also das wären dann alles solche Sachen, was Sie noch als historische Vorstufe von dem, wo Sie sich jetzt befinden, vielleicht mal gehört haben, die Bologna-Reform und so weiter und so fort. Die ist ja nicht unabhängig im wissenschaftlichen Feld erdacht worden, sondern im Wesentlichen von neoliberalen Thinktanks. Gut, was ist jetzt das Problem mit dem, was man dann jetzt hier als Bildungs- und Wissensangebote findet? Also man kann das auf den Punkt bringen, dass man es mit einer allgemeinen Tendenz zur Reduktion von Bildung auf die Transmission fragmentierter, quantifizierbarer, messbarer, be- und verrechenbarer Wissenspartikel zu tun hat. Also das heißt, das, was Sie vielleicht auch unter dem Schlagwort Bulimie lernen kennen. Es geht nicht darum, sozusagen komplexe Zusammenhänge zu vermitteln, die vielleicht so und so überfordern, wenn man jetzt auf einmal wie in dieser Vorlesung irgendwie verstehen soll, was Geschlechterverhältnisse und romantische Liebe mit Kapitalismus zu tun haben, sondern es geht darum, sozusagen fragmentierte Wissenspartikel, die einfach abprüfbar sind, zu übertragen und entsprechend dann auch um eine Vorstellung, dass das, was in der Bildung in die Subjekte reingesteckt wird, als Output auch direkt wieder gemessen werden kann. Das wären dann sozusagen die Kompetenzen. In der Kompetenzrhetorik der Studiengänge ist es ja zum Beispiel nicht so, dass Bildung immer ein riskantes Unternehmen ist, das bei vielen Leuten auch scheitern kann. Die entscheiden sich dann vielleicht irgendwann für was anderes, sondern es wird immer stillschweigend vorausgesetzt, dass am Ende eines bestimmten Moduls die Subjekte wirklich irgendetwas können, wissen, beherrschen und so weiter und so fort. Also das steht nicht mehr in Frage. Die Frage ist, wie prüft man das dann? Natürlich auch wieder durch quantifizierbare Strategien. Das wäre sozusagen die eine Ebene. Auf der anderen Seite hat man es mit einer Steigerung, das wäre eben auch eine Dimension von Ökonomisierung, der Verdrängungskonkurrenz in allen Bereichen zu tun. Also das wäre das sogenannte Flaschenhalsprinzip, das man in allen Bereichen der Bildungsinstitutionen findet. Im Zuge der Bachelor-Reform und mit der Einführung des Bachelor-Master-Systems in Deutschland im Zuge der Bologna-Reform, zum Beispiel, dass Masterstudiengänge immer kontingentiert sind gegenüber Bachelor-Studiengängen, die vielfach ja noch nicht mal als hinreichende Berufsqualifikation anerkannt werden auf dem freien Arbeitsmarkt dann. Das heißt, Flaschenhals, die Konkurrenz steigt von vornherein, wenn Sie sozusagen einen Master auch erlangen wollen, dann gibt es immer nicht genügend sozusagen Masterstudienplätze im Verhältnis zu den Leuten, die durch den Bachelorstudiengang geschleust worden sind. Verschärft zeigt sich das auch nochmal sozusagen im Verhältnis der akademischen Statusgruppen, wo man so alles in allem zusammengerechnet über 300.000 Beschäftigte im akademischen Mittelbau, 22.000 irgendwas Professoren, Professorinnen gegenüber sieht. Und es natürlich auch vollkommen klar ist, dass in diesem System zu bleiben halt heißt, man muss eine von diesen wenigen Professuren ergattern, was dann auch entsprechende Karrierestrategien und Selbstkorrumpierung und Selbstverbiegung natürlich erfordert und voraussetzt. Also das ist gemeint mit Steigerung von Verdrängungskonkurrenz, aber auch in den Bereichen, wenn irgendwelche Fakultäten Stellen abbauen müssen und das irgendwie zustimmungspflichtig ist in anderen Gremien, heißt es natürlich, dass man den anderen sagt, wie zum Beispiel im Fall der Schließung von Jura gerade an der TU Dresden, wenn die anderen Fakultäten halt so und so viele Professuren hergeben für Jura, dann könnte Jura natürlich erhalten werden. Dann ist natürlich allen Beteiligten in allen verschiedenen Gremien der Arsch näher als die Hose oder wie auch immer. Und es geht dann darum, dass sozusagen dann solche Entwicklungen stillschweigend auch mitgetragen werden. Dafür gibt es auch das schöne Wort des akademischen Kannibalismus. Also das heißt, die derzeitigen Konkurrenzbeziehungen laufen so, dass sich bestimmte Fachrichtungen, Institute, Spezialisierungen nur erhalten können, indem sie andere auffressen. Gut. Abgesehen davon, Steigerung von Verdrängungskonkurrenz und die Fragmentierung der Wissenspartikel geht immer auch damit einher, dass die Zeithorizonte für akademische Forschung und Lehre zunehmend verengt werden. Also ich habe zum Beispiel, also um das ganz konkret zu machen, noch 15 Semester insgesamt studiert, die habe ich auch wirklich gebraucht. Das war auch eine gute Zeit. Ich weiß ziemlich genau, dass ich nach 9 Semestern kein halbwegs fertiger Soziologe gewesen wäre. Die Möglichkeiten für solche Langzeitstudien werden natürlich immer schwieriger. Das hängt dann natürlich an den Fördermöglichkeiten und so weiter und so fort, aber das ist ganz praktisch gemeint mit Verengung der Zeithorizonte. Was Ähnliches haben Sie in der Forschung. Nach 2 bis 3 Jahren, was die normalen Mittelbewilligungen für Forschungsprojekte sind, sind sie normalerweise so weit, dass sie sozusagen die richtigen Fragen stellen können und sozusagen anfangen können zu forschen. Dann ist das Geld aber möglicherweise weg, weil die Anschlussfinanzierung nicht klappt und so weiter und so fort. Das heißt auch, wir haben es mit einem riesengroßen Friedhof von unabgeschlossenen Forschungsprojekten zu tun, für die sich nie wieder irgendjemand interessieren wird. Gut, wenn wir jetzt diese Entwicklungstrends mal zusammenfassen wollen, das kann man mit Richard Münch machen, dann ergibt sich ein Bild, das in den Image-Kampagnen der TU sehr schön visualisiert wird. Die TU hat sich nämlich, weil sie sich zumindest ihr Image viel kosten lässt, eine schöne Skulptur vor die Rektoratsvilla stellen lassen. TU Dresden, unser Herz schlägt für die Bildung. Das ist aber natürlich in den Corporate Design Farben der TU gehalten, was eine unfreiwillige Komik einbringt. Ich habe dazu ein Klärungsgespräch mit einer Kardiologin. Wenn ein Herz blau ist, spricht das nicht für eine akute Unterversorgung? Antwort, nee, wenn das Herz blau ist, ist es tot. Jetzt ist das aber natürlich kein auf Dresden beschränktes Phänomen. Wir können uns jetzt mal fragen, was sind so die Entwicklungstrends, die dahinter stehen? Ganz gut zusammengefasst hat die Richard Münch. Also die eine Entwicklung ist, wir haben es mit einem Brain Gain für wenige auf Kosten des Brain Drains für viele zu tun. Damit gemeint ist, in allen möglichen Bereichen wird sozusagen das Prinzip, das finden Sie auch in den Image-Kampagnen der TU, endlos runtergebetet, dass es um den Kampf um die besten Köpfe geht, was immer das sein soll, wird das Prinzip des Kampfs um die sogenannten besten Köpfe durchgesetzt, und zwar zulasten der allgemeinen Bedingungen von Qualifikation und Wissensarbeit für die Mehrheit. Wobei die Frage, wo die besten Köpfe dann eigentlich herkommen sollen, dabei natürlich außen vor bleibt. Die fallen offenbar wie so viele Sachen vom Himmel. Was Münch weiter diagnostiziert, ist ein verschärfter Gegensatz von Kapital und Arbeit, also sozusagen von den Bedingungen der ökonomischen und sonstigen Steuerung wissenschaftlicher Tätigkeit und den Bedingungen wissenschaftlicher Arbeit, die einerseits was mit der Ausdehnung und zunehmenden Prekarisierung des akademischen Proletariats zu tun hat, also alle Leute, die im sogenannten Mittelbau auf Kettenbefristungen, Kurzzeitverträgen, Honorarverträgen, Lehraufträgen und so weiter und so fort, sich jeweils sehr kurzfristig versuchen, über Wasser zu halten. Auf der anderen Seite hat es was mit einer auch gesetzlich forcierten Stärkung des neoliberalen Managements und der Top-Down-Verwaltung gegenüber der akademischen Selbstverwaltung zu tun. Was das dann konkret heißt, zeige ich Ihnen gleich noch. Das führt in der Summe zu dem, was Münch die Herrschaft der Zahlen über autonome akademische Qualitätsstandards nennt. Also das heißt, vielleicht sollte man nicht nur die Seitenzahlen und die Publikationslisten sich angucken. Manchmal könnte es interessant sein, akademische Texte dadurch zu bewerten, dass man sie tatsächlich auch liest. Das wird unter den Bedingungen einer zunehmend redundanten Publikationsflut aber zunehmend schwieriger. Das heißt, in der Frage der Bewilligung von Drittmittelanträgen oder der Berufung auf Professuren, was auch immer, zählt sozusagen nicht eine unabhängige Prüfung der Qualität der Texte, sondern die Frage der reinen Quantität, wie viele Veröffentlichungen wo, wie dick wie, oder kurz gesagt, da das Feld ja auch noch sehr männlich strukturiert ist, nach wie vor von den Habitusformen, wer hat den längsten Publikationsschwanz. Das ist damit gemeint, findet sich aber auch in allen möglichen Bereichen wieder, die man als Evaluation bezeichnen könnte. Hier hat man es damit zu tun, dass bestimmte Sachen eben gemessen werden, und dann gibt es sogenannte Sanktionsbudgets, also entweder werden bestimmte Zielvorgaben erfüllt oder nicht, dann wird nicht gefragt, warum konnten die vielleicht nicht erfüllt werden, sondern Sanktion heißt, bestimmte Mittel werden weiter gestrichen. Verblüffenderweise hat das dann keine heilsamen Wirkungen, sondern verschlimmert die Situation der Betroffenen eigentlich eher weiter. Die andere Seite der Entwicklung ist, dass alle Hochschulangehörigen mehr oder weniger gezwungen sind, um sozusagen diese Kennziffern zu erfüllen, sich selbst immer mehr, wenn sie überhaupt noch wissenschaftlich tätig sein wollen, in die Funktionsrolle der selbst an ökonomischen Kennziffern orientierten Wissenschaftsadministratoren zu begeben. Also das heißt, die Frage ist dann nicht mehr, inwiefern kann ich Lehre und Forschung so gestalten, dass sie bestimmten Ansprüchen genügt, die ich vielleicht daran habe, sondern inwiefern kann ich sie so gestalten, dass sie halt möglichst gute Evaluationsergebnisse erbringt. Und in den Evaluationsbögen zur Lehre ist zum Beispiel der Faktor, dass sich Leute von irgendwas überfordert gefühlt haben, immer ein Magerspunkt. Nun ist es so, dass man mit einem emphatischen Verständnis von Bildung natürlich sagen könnte, Bildung ist immer Überforderung, weil Bildung hat was damit zu tun, Leute zu irritieren, in Krisensituationen zu bringen, wo sie nochmal nachdenken müssen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Leute sich überfordert fühlen und wenn das Ganze dann so strukturiert ist, dass die Überforderung an einem bestimmten Punkt auch wieder aufgehoben werden kann, ist das eigentlich gar nichts Schlechtes. In normalen Evaluationsbögen heißt Überforderung aber eigentlich einfach von vornherein schlechte Lehre. Das heißt, egal welche Ansprüche Leute an Lehre verbinden, wenn sie eine gute Lehrevaluation haben wollen, heißt das halt, die Lehre so niedrigschwellig zu gestalten, dass sie möglichst wenige Leute mit irgendetwas und in irgendeiner Form überfordern könnte. Das ist ein Beispiel dafür. Das führt dann insgesamt dazu, was Münch die Verdrängung freier Forschung und akademischer Persönlichkeitsbildung durch Imagepolitik, durch strategische Forschungsallianzen und durch Humankapitalproduktion nennen könnte. Wen das interessiert, es gab in der jüngsten Soziologie, da war auch Münch nochmal beteiligt, neben dem Buch, das er 2011 geschrieben hat, eine Reihe von ganz interessanten Debatten dazu, also die Soziologie, die Verbandszeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, mit Beiträgen von Münch. Von mir ist auch was dabei, Peter Ulrich und Tilman Reitz, da kann man das Ganze nochmal ein bisschen nachlesen. Was kommt jetzt dabei raus? Sowas zum Beispiel. Ich sage gleich was dazu. Oh, scheiße, der Punkt. Nur Lacher garantieren, sondern es geht jetzt mal ein bisschen um die Frage, welche Aspekte des Selbstbildes der TU finden wir hier und was sagt uns das eigentlich zu einem gegenwärtigen Verständnis von Bildung und Wissenschaft in den Hochschulen? Erstmal ist auffällig die Reduktion von Studium auf ein eventbetontes Konsumangebot. Da hätten wir auch wieder den Baudrillard drin, Passivierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es geht um die tollen Erlebnisse, die du niemals vergisst. Das haben wir im Mittelbau immer sehr ironisch gewendet, wenn wir über so Sachen diskutiert haben manchmal. Aber das Versprechen ist natürlich, es geht um ein eventorientiertes, konsumorientiertes Studium. das vor allen Dingen Fun ist. Forschung und Lehre erscheint deswegen auch, das ist in der Bilddarstellung relativ interessant, überwiegend als individualisierter Fun. Also man sieht halt einzelne Leute, die irgendwas mit Geräten rummachen und dabei offensichtlich Spaß haben. Was dabei die ganze Zeit ausgeblendet ist, ist, dass Forschung vor allen Dingen erstmal kooperative Arbeit mit anderen zusammen ist. Kooperative Arbeit heißt aber eigentlich auch nicht nur individueller Fun, sondern kooperative Arbeit heißt kollektive Selbstorganisation. Das heißt Mitbestimmung über die Art und Weise, wie man überhaupt forschen, lehren und lernen will. Das heißt einfach Mitbestimmung über die Parameter des Universitätslebens. Das kann natürlich auch anstrengend sein. Interessant ist, dass all diese Aspekte, die mit einem klassischen Verständnis von Bildung auch was zu tun hätten, beziehungsweise seine elementare Grundlage gewesen wären, natürlich hier überhaupt nicht mehr auftauchen und vollkommen ausgeblendet sind. Interessant ist auch, dass sozusagen Reflexion, jede Form von Nachdenken oder Nachfragen mit dem Bildungsverständnis der TU Dresden offenbar nicht mehr kompatibel sind. Im Refrain ist es ja immer wichtig, immer wieder zu betonen, denk nicht lange nach, mach dich auf den Weg. Denk nicht lange nach, hier herrscht Weltoffenheit. Das könnte man sich gerade in Dresden, wenn man auch nur mal 2 Sekunden nachdenkt, ja durchaus fragen, ob das tatsächlich so ist. Aber offenbar geht es hier darum, dass solche komischen Reflexionsschleifen, wo die Leute über irgendwas nachdenken, ausgeschlossen sein sollen für ein erfolgreiches Studium. Was wird dann angeboten? Auch in der TU denkt man nicht lange nach, man übernimmt einfach uninterfragt die gängigen neoliberalen und neokonservativen Worthülsen, also Innovation ist gut, egal in welche Richtung, Tradition ist auch immer gut, egal in welche Richtung, exzellent und Trends natürlich sowieso. Und anderer Aspekt ist die Reduktion von Bildung auf die uninterfragte Anerkennung der Institution und des Lehrpersonals. In dem Punkt ist ja relativ interessant, den einzigen Einblick, den man in eine Lehrsituation an der TU Dresden bekommt, woran besteht der? Studierende werden von ihrem Dozenten erfolgreich, man kann eigentlich nur sagen konditioniert, weil mit Lernen hat das nicht viel zu tun, erfolgreich darauf konditioniert, ihn bzw. die Institution zu beklatschen. Kann man als erfolgreiches Bildungsangebot sehen. Man kann allerdings auch sich fragen, ob das mit einem bestimmten klassischen Wissenschafts- und Bildungsverständnis eher kollidiert. Gleichzeitig hat man das Versprechen, dass dieses voraussetzungslose, erlebnisorientierte, konsumistische Studium irgendwie unmittelbar den Weg zu Erfolgs- und Karrierechancen ebnen würde. Letzter Punkt, das ist in dem Video auch durchaus interessant, Punkt Diversity und Geschlechterverhältnisse, war ja in der Vorlesung auch immer mal wieder ein wichtiges Thema. Im aktiven Personal, also die wirklich aktiven Parts, finden wir ausschließlich weiße, heteronormativ dargestellte Männer. Sowohl natürlich die Crew, die sich selbst feiert, als auch sozusagen die Einblicke in die Forschung. Im Hörsaal sind dann auch ein paar Frauen dabei, die Männer mit beklatschen dürfen. Und im Großen und Ganzen, wenn man sich das Rahmennarrativ anguckt, also diese junge Frau, die sich irgendwie das Video reinzieht und danach am Ende ganz sinnlich und begeistert guckt, da könnte man schon annehmen, dass für die TU Dresden Frauen im Studium vor allen Dingen die Möglichkeit bekommen sollen, sich für den akademischen Heirats- oder Reproduktionsmarkt zu qualifizieren und da die Gelegenheiten zu nutzen, von denen es natürlich auch viele gibt, weil Sie haben gesehen, sowohl die Studierenden als auch die Dozenten sehen hier an der TU alle super gut aus. Und das Interessante ist jetzt natürlich, wenn man in der TU versucht, solche Paradoxien in der eigenen Selbstdarstellung anzusprechen, dann wird das nicht als Möglichkeit wahrgenommen, Kritik vielleicht noch aufzunehmen oder vielleicht akademische Mitbestimmung anders zu gestalten, vielleicht auch in der Frage, welches Verständnis von Wissenschaft, von Diversity und so weiter und so fort, wollen wir vielleicht nach außen tragen, sondern es heißt dann immer, dass man sich die unqualifizierten Einmischungen von Sozialwissenschaftlerinnen doch bitte verbittet. Da könnte ich jeden, den das interessiert, könnte ich dazu viele Anekdoten zu Diskussionen aus dem Senat erzählen. Das passt jetzt aber hier nicht mehr. in die Runde. Gut, jetzt ist das natürlich ein Problem, das man nicht nur an der TU hat, ne? Dass sich Universitäten in einer bestimmten Form verkaufen, Inszenierungen als starke Universität und so weiter und so fort, Versprechen, die Welt, das Universum und den ganzen Rest zu erklären, oder im oberen Bild irgendwelche gut aussehenden Leute hantieren mit unverständlichen Geräteanordnungen. Das hat man überall. Man hat auch überall sozusagen, das ist die unterste Grafik, die Gleichung Quantität gleich Qualität. Das ist nämlich die Kurven, die dann nach oben gehen, ist der Publikationsausstoß von mit Exzellenzstatus bewerteten Universitäten, nachdem sie exzellent geworden sind, wo die kurzschlüssige Gleichung ist, das ist ein Erfolg. Also mehr Text heißt, egal was drin steht, Kennziffer, messbaren Erfolg. Wir könnten uns jetzt abschließend, weil es gibt natürlich auch viele kritische und negative Stimmen zu dieser Entwicklung, nochmal fragen, what the fuck was science about? Da hat man eigentlich ein ganz anderes Bild von Bildung und Wissenschaft seit Francis Bacon. Das ist das bestimmende Prinzip von Wissenschaft, der radikale und systematische Zweifel. Es geht in Wissenschaft immer um die Unterminierung von Vormeinungen, Dogmen und Autoritäten. Das sind für Bacon die Idole des eigenen Stammes, das sind die Idole der Höhle, so nennt er im Anschluss an Platons Höhlengleichnis allgemeine gesellschaftliche Vormeinungen und Wissensbestände, mit denen Leute die Dinge wahrnehmen. Es sind also aber auch die Idola Fori, also die Idole des Marktes, des ökonomischen, tauschförmigen Austauschs und Verkehrs zwischen den Menschen und nicht zuletzt die Idola Theatri, die Idole der eigenen Gruppe, nämlich sozusagen die Konventionen und Vorverständnisse innerhalb der gelehrten Welt selbst. Wissenschaft beginnt also in ihrer neuzeitlichen Bestimmung damit, all dies in Frage zu stellen und sie ist nicht unbedingt Spaß und sie ist auch nicht ökonomisch erfolgsorientiert und erfolgssicher. Dazu einfach ein paar Zitate. Experience is what you get when you didn't get what you wanted. Eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts. Wissenschaft, das ist 1% Erkenntnis auf einem Untergrund von 99% Irrtum, aber ohne die Möglichkeit und die Zeit für die 99% Irrtum, hätte das 1% vielleicht messbarer Erkenntnisfortschritt nicht zustande kommen können. Wissenschaft ist aber vor allen Dingen auch nichts, was irgendwelche besten Köpfe Kraft ihrer Wassersuppe machen. Es ist immer ein kooperativer Prozess, der ganz verschiedene Qualitäten und Qualifikationen braucht. Schon Weber wusste das gegen die Idealisierung des Wissenschaftsberufs, wenn er betonte, dass es eben in Lehre und Forschung sehr viele vorzügliche Arbeiter oder auch Arbeiterinnen gibt, die noch nie einen einzigen wertvollen Gedanken hatten, aber trotz alledem in der Systematisierung und Vermittlung Unerlässliches leisten. Und das ist eben der Nährboden und die Voraussetzung von Wissenschaft. Zusammengefasst, klassisches Wissenschaftsverständnis: Wissenschaft ist eine kollektive, kooperative, hierarchie- und autoritätsfreie Praxis der irritationsoffenen, freien Verausgabung von Zeit, ohne Rücksicht auf soziale, politische, ökonomische oder akademische Opportunitätsprinzipien, jenseits von Leistungs- und Konkurrenzdrucks und ohne kalkulierbares und vor allen Dingen individuell zurechenbares Ergebnis. Ich hatte Ihnen ja bei Luhmann gesagt, dass er selbst gesagt hat, ne, das Wenigste, was in einem Text steht, stammt vom Autor. Es geht einfach darum, dass die Zurechnung von Wissen auf individuelle Leistung halt eine Fiktion ist. Jetzt ist es so, dass dieses Verhältnis natürlich schon immer prekär war. Schon Weber sprach davon, dass den Idealbildern natürlich immer die Realität moderner Universitäten als staatskapitalistische Unternehmung gegenübersteht. Aber es gab trotzdem immer so etwas wie eine Spannungsbalance zwischen diesen autonomen Prinzipien und den externen Forderungen und Prinzipien. Von der könnte man sagen, dass die in den letzten Jahrzehnten möglicherweise endgültig kollabiert ist. Das zeigt sich nicht nur in der unmittelbaren Einflussnahme von Wirtschaft und Politik auf Wissenschaft, sondern auch im Umbau der Wissenschaftsinstitutionen selbst. Hier haben wir es mit einer massiven Entdemokratisierung und mit einer massiven Zunahme von organisationeller Intransparenz zu tun, die einfach was damit zu tun hat, dass die zentralisierten Entscheidungsstrukturen auf der Leitungs- und Verwaltungsebene sich zunehmend von der Wissenschaftspraxis abgekoppelt haben, sieht man schon darin, dass in den letzten Jahrzehnten eben Rektoren und Prorektoren, früher waren das nur Rektoren, inzwischen auch Prorektoren, zu von ihren Wissenschafts- und Lehrtätigkeiten freigestellten reinen Wissenschaftsmanagern werden. Man hat das Problem, dass gegenüber diesem hauptberuflichen Wissenschaftsmanagement die überwiegend ehrenamtliche Partizipation in den sogenannten Entscheidungsgremien letzten Endes zu reinen Akklamationsgeschichten verkommt. Ne? Es werden Vorlagen gegeben, die Vorlagen werden abgestimmt. Ich habe im Senat keine Abstimmung erlebt, die nicht mit Volkskammerergebnis ausgegangen wäre, also mit mindestens 90% dafür, vielleicht ein paar Enthaltungen, vielleicht irgendwie von irgendwelchen ganz schrägen Leuten ein oder zwei Gegenpositionen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Leute demotiviert werden. Leute gehen ja meistens in Gremien rein, um irgendwie mitzugestalten. Die Frage ist, wie kann man das tun? Dann hätte man sozusagen in der gegenwärtigen Universität eine Vollendung des Teile- und Herrscheprinzips, also das heißt die erhöhte Differenzierung der verschiedenen Statusgruppen verhindert Solidarisierung. Wie kann sozusagen das luxurierende Prekariat, also die Leute im Mittelbau mit befristeten, aber eben doch tariflich finanzierten Stellen, sich irgendwie mit den Leuten solidarisieren, die halt auf den wirklich prekären Beschäftigungsverhältnissen sitzen, also Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Honorarkräfte und so weiter und so fort. Man hat es aber auch mit einer strukturbedingt eingeschränkten Konflikt- und Partizipationsfähigkeit zu tun. Das hat einmal natürlich was damit zu tun, dass die größten Statusgruppen, also Studierende und Mittelbau, in den Universitätsgremien der Gruppenuniversität immer akut unterrepräsentiert sind, sodass es immer eine professorale Mehrheit geben muss. Abgesehen davon gibt es aber auch durch personale Abhängigkeiten Demotivation, sich in Gremienarbeiten konfliktiv zu beteiligen. Und vor allen Dingen hat man es mit einer Zerstörung der Zeitstrukturen und der Motivationslagen zu tun, die vorausgesetzt werden, sich langfristig in Gestaltungsprozesse einzubringen. Also das heißt, bei Vertragslaufzeiten von einem halben Jahr bis einem Jahr, wenn man nicht weiß, ob man danach noch an dieser Universität ist, warum soll man hier irgendwas mitgestalten? Ähnliches gilt aber auch schon bei einem fragmentierten Bachelorstudium. Und vor allen Dingen hat man es in allen möglichen Bereichen auch damit zu tun, dass die erhöhte Lehr- und Prüfungslast auf beiden Seiten bei stagnierender Personalausstattung verbunden mit einer systematischen Geringschätzung der Lehre, also das heißt, Lehre wird institutionell einfach nicht positiv sanktioniert in keiner Form, halt einfach dazu führt, dass extrem viele Zeitressourcen in irgendwelchen Geschichten gebunden sind, die die Mitbestimmung in akademischen Gremien etc. zunehmend erschweren. Gut, wir sind so ziemlich am Ende. Einige Sachen zur exakten Messbarkeit, Planbarkeit und Verrechenbarkeit hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Vielleicht ist es interessant, wie dann unter diesen Bedingungen die Qualitätssteigerungsstrategien eigentlich aussehen. Publish or perish, ich veröffentliche, also bin ich. Wenn es darum geht, dass nur quantitative Kennziffern zählen, dann haben wir einen Effekt, dass fehlende Zeit für Qualifikationsprüfungen und unklare Qualifikationskriterien bei wachsendem Publikationsdruck bei den Wissenschaftlerinnen eigentlich zu verschiedenen Quantifizierungsstrategien als Ausweg dienen, um ihre Publikationslisten, Zitationsindizes und Impact-Faktoren hochzupushen. Das Grundprinzip ist dann vieles gut, noch mehr ist besser, mehr als alle anderen ist exzellent. Dazu gibt es die sogenannten Permutationsstrategien, also die Leute schreiben eigentlich drei Aufsätze, erreichen es aber durch freie Permutation der Textblöcke, dass sie daraus 100 machen, die immer wieder an unterschiedlichen Stellen veröffentlicht werden können. Wichtig auch das Paper-Splitting oder die Salamitaktik, also das heißt die Orientierung an der kleinstmöglichen Publikationseinheit, die natürlich dazu führt, dass komplexe Gedankengänge so zerhackstückelt werden, dass man bestimmte kritische Fragen zum Beispiel, die ja meistens mit komplexen Zusammenhängen zu tun haben, in dieser Form und in diesem Format nicht mehr unbedingt stellen kann. Insgesamt führt das zum kassierenden wissenschaftlichen Schreibdurchfall, der sogenannten KFÖ, von der der ehemalige Leiter der DFG mal gesprochen hat. Schreibdurchfall verhindert natürlich saubere Begriffsarbeit und die Entwicklung komplexer Gedanken. Das Problem ist, gleichzeitig sind Akademikerinnen, genauso wie auch schon Studierende, wenn sie in diesem System durchkommen wollen, immer in einem merkwürdigen Double-Bind gefangen. Einerseits geht es darum, allgemeine Opportunitätsstrategien zu fahren, um ja nichts zu machen, was irgendjemanden irritieren oder in Zweifel bringen oder zum Denken anregen könnte. Andererseits sind alle dazu gezwungen, um in der permanenten wachsenden Publikationsflut überhaupt noch aufzufallen, Originalität, Kreativität und Innovation zu simulieren. Das wären dann sozusagen die wissenschaftlichen Turns, die auch in der Soziologie im Jahrestakt inzwischen so scheinbar ausgerufen werden. Die Logik von Turns ist immer ganz einfach. Man sagt um Gottes Willen nichts Neues, man schreibt alles bei den Klassikern ab und orientiert sich an den großen Figuren des akzeptierten akademischen Feldes, behauptet dann aber gleichzeitig, dass dieser Turn jetzt alles irgendwie anders macht, indem man bestimmte Vorannahmen dann wieder ignoriert, also bestimmte Vorannahmen, die man von den Klassikern nicht übernimmt, um dann das Ganze wieder als innovativ zu verkaufen. Man hätte dann den endgültigen Triumph dessen, was Weber den Impresario im Wissenschaftsbetrieb nannte. Wie beweise ich, dass ich etwas anderes bin als nur ein Fachmann? Wie mache ich es, dass ich in der Form etwas sage, das noch keiner so gesagt hat wie ich? Also dieser Typus ist natürlich relativ erfolgreich, hat nicht nur was mit individuellen Defiziten zu tun, sondern eben auch mit Karriereerwartungen und Strategien. Statt analytischer Relevanz werden dann soziale Erwünschtheit, der Markt- und Aufmerksamkeitswert ausschlaggebend für die Themenwahl. Nun haben wir Stellen, die das alles überprüfen sollen. Das ist mein letztes Wort dazu, nämlich das sogenannte Qualitätsmanagement. Es ist ja inzwischen so, dass zwar kein Geld für Forschung und Lehre da ist, aber sehr viel für Verwaltung. Also das heißt, auf jede Person, die in der akademischen Forschung und Lehre beschäftigt ist, kommen inzwischen an deutschen Hochschulen 1,7 Personen, die diese Personen verwalten, steuern, überwachen und anleiten sollen. Das Ganze natürlich aber meistens mit Kennziffern, die mit der wissenschaftlichen Praxis wenig zu tun haben und sozusagen auch in Unkenntnis von konkreten Sach- und Problemlagen, die in der Lehre vielleicht zu regeln sind. Das heißt zum Beispiel dann, dass bestimmte Sachen auch übermäßig erschwert werden. Ne? Also dass man zum Beispiel etliche Sachen, die sich sehr viel einfacher vielleicht selbst entscheiden ließen, mit dem Prüfungsamt kommunizieren muss. Das Prüfungsamt hat aber keine echte Kontrollfunktion, weil die haben auch keine Zeit. Das heißt, die nicken sowieso am Ende alles ab, was vom Lehrpersonal eingegeben wird. Aber das ist sozusagen so ein Grundproblem von Verwaltung. In Bezug auf Qualitätsmanagement, was wird eigentlich sozusagen in der Qualität von Lehre und Forschung noch gemessen und was nicht? Dazu eine relativ interessante Sache aus der Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes mit der beliebten 2x6-Jahres-Regelung bis zur Professur oder aus die Maus. Da die politische Dimension des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nicht Gegenstand des Evaluationsvorhabens ist, sind die wissenschafts-, beschäftigungs- und familienpolitischen Implikationen unmaßgeblich und bleiben ohne Konsequenzen. Was heißt das jetzt? Das größte Problem dieses Gesetzes ist natürlich, dass es familienpolitisch, beschäftigungspolitisch und wissenschaftspolitisch eine einzige Katastrophe ist. Das heißt, in der Zeit, in der Leute sozusagen über sowas wie Reproduktion nachdenken könnten, sitzen sie ständig auf Kurzzeit befristeten Stellen, in denen die Bedingungen dafür erheblich erschwert werden. Wissenschaftsfeindlich, ich hatte schon das Problem der Zeithorizonte erwähnt, arbeitstechnisch und beschäftigungsmäßig, auch was Motivation und so weiter und so fort für kontinuierliches Engagement für irgendwas angeht. Alles problematische Parameter, das Wesentliche ist, so laufen eigentlich alle Qualifikationszirkel. Das heißt, alle Sachen, die aus den Perspektiven klassischer Arbeitssoziologie oder Psychologie wirkliche Problemindikatoren sein könnten, werden nicht überprüft oder bleiben ohne Konsequenz. Was stattdessen überprüft wird, sind halt wieder irgendwelche Kennziffern. Familienfreundliche Universität heißt dann eben nicht familienfreundliche Arbeitsbedingungen, sondern dass die Universität mehrere Imageblasen auflegt, in denen halt über Familienfreundlichkeit gesprochen wird oder den Leuten Angebote macht, um die systematischen Double Binds zwischen Familie und Beruf im Rahmen ihres eigenen Selbstprojektes irgendwie dann wieder aushandeln zu können. Was ist dann zentral? Zentral sind eben Kennziffern, Rechtssicherheit, messbare Outputs nach selbst gesetzten Kriterien und die Minimalvoraussetzungen von Wissenschaft werden dabei oft zum Evaluationsmalus, zum Beispiel wenn halt in Evaluationen von den Sozial- und Geisteswissenschaften immer gefordert wird, dass sie einen Berufs- und Praxisbezug, einen unmittelbaren, haben sollten. Was hier einfach schwieriger ist als in den Ingenieurswissenschaften, beziehungsweise auch das, was Geistes- und Sozialwissenschaften nun mal sind, eher in Frage stellen würde. Leute, die bei solchen Qualitätsprüfungen dann mitmachen wollen, haben halt eigentlich auch keine andere Möglichkeit, als mitzuspielen. Das heißt, das führt auf allen möglichen Ebenen dazu, dass die Intransparenz zwischen Hochschulsteuerungs- und Praxisebene weiter wächst, weil auch die unteren Ebenen nicht mehr bereit sind, Probleme zu kommunizieren, sondern halt Schaudiskurse inszenieren, um bestimmte Kennziffern zu erfüllen, bestimmte Erwartungen zu erfüllen, um bei der nächsten Kürzungsrunde nicht noch schlechter abzuschneiden. Man hat es dann also sozusagen im Ergebnis mit Qualitätssimulakren zu tun. Die Simulation der unabhängigen Messung simulierter allgemeiner Qualitätskriterien, auf die hin die evaluierten Einrichtungen Qualität zu simulieren haben. So könnte man das kurz zusammenfassen. Genau, was dabei rauskommt, ist Cargo-Kult-Management und Cargo-Kult-Wissenschaft. Das erspare ich Ihnen jetzt. Als letzten Punkt kann man sich angucken, was wird jetzt eigentlich positiv sanktioniert. Und da reicht es schon, sich ganz, ganz kurz mal das Selbstverständnis der deutschen Universitäten anzugucken, die in der Exzellenzinitiative positiv prämiert worden sind, also die halt viel Geld kriegen, das in der Fläche halt nicht mehr zur Verfügung steht. Womit werben die? Es gibt ein paar, die haben noch so eine dunkle Erinnerung an Selbstverständlichkeiten von alten Bildungsidealen und Wissenschaftspraktiken, die aber dann als Alleinstellungsmerkmal und Zukunftsgarant der einen Universität herhalten sollten. Veritas Justitia Libertas, internationale Netzwerkuniversität FU Berlin. Bildung durch Wissenschaft, durch diese, ich weiß nicht, so die HU Berlin. Bisschen moderner, Research, Relevance, Responsibility, Universität Tübingen. Was wir viel öfter finden, sind aber einfach die Übernahmen allgemeiner neoliberaler Attribute von Erfolg und Durchsetzungskraft als Kausalbedingungen wissenschaftlicher Innovation. Also nicht kooperatives Zusammenarbeiten im Versuchen und Irrtum, sondern Erfolg und Durchsetzungskraft in der Verdrängungskonkurrenz. Die Universität Bremen ist deswegen einfach nur ambitioniert und agil. Konstanz, Modellkonstanz für eine Kultur der Kreativität. TU München ist einfach nur die unternehmerische Universität. Wem sonst gar nichts einfällt, der bedient sich einfach nur noch bei Worthülsen des New Public Managements als Exzellenzstimulus. Globalen Herausforderungen begegnen, Aachen, die Herausforderungen von Wandel und Komplexität annehmen, Universität zu Köln und die synergetische Universität Dresden. Das sieht dann im Einzelnen so aus, das ist ein Exzellenzkonzept, das prämiert wurde von der TU Dresden. Alle Einzelmaßnahmen sind darauf ausgerichtet, die besten Köpfe zu gewinnen. Beste Köpfe sorgen für die besten Resultate. Und die besten Resultate bringen größtmögliche Sicherheit im globalen akademischen Wettbewerb um Talente und finanzielle Mittel. Gemäß dieser Überzeugung müssen Universitätsstrukturen und Prozesse Synergien zwischen den Forscherinnen stärken und unterstützen, ihre Kreativität fördern und ihre Produktivität steigern. Also wir haben hier sozusagen eine Aneinanderreihung von allen Floskeln, die sich zu diesem Bereich denken lässt, wo wieder die Frage ist, beste Köpfe, wo kommen die her? Bestmögliche Resultate, kommen die aus einzelnen Köpfen oder kommen die aus kooperativen Prozessen, die hier vernachlässigt werden? Größtmögliche Sichtbarkeit, ist das, was größtmöglich sichtbar ist, auch das, was wissenschaftlich wirklich relevant wäre? Könnte man alles vielfältig fragen. Die Synergiecontainer hatte ich Ihnen ja schon gezeigt in einer anderen Vorlesung. Das ist dann das, wie Synergien erzeugt werden, indem Leute auf engstem Raum mit schlechter Mittelausstattung künftig zusammenarbeiten. Man hat auch hier so eine magische Verbindung von Ursache-Wirkungsketten. Also, weil im Silicon Valley das in ein paar Garagen geklappt hat, heißt halt einfach schlechte Mittelausstattung, dass man das jetzt nachbauen könnte und dann hier in Saxony Valley vielleicht erzeugen könnte. Insofern, soweit, ich habe natürlich wie immer überzogen, aber das wird Ihnen nicht mehr anstehen, es wird in Zukunft etwas besser strukturierte und etwas besser fragmentierte Wissenspartikel als Bildungsangebote geben, weil für mich fehlt jetzt das Fallbeil des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, das letzte, was sozusagen am Ende der akademischen Leiter wartet, wenn einen vorher nicht die Kettenbefristung oder die Überlaststellen erwischt haben. Insofern war es das von mir. Ich wünsche Ihnen noch ein spannendes und anregendes Studium. Und bei allem kleinen Pessimismus und Fatalismus, der ja manchmal in bestimmten Sachen durchklingt, Sie haben genügend Sachen natürlich auch gehört in dieser Vorlesung, wo es immer darum geht, dass gesellschaftliche Verhältnisse nichts Feststehendes sind, dass sie in bestimmten Rahmen Möglichkeiten zumindest durch gesellschaftliche Konflikte und Kämpfe irritiert werden können, zu Veränderungen und Anpassungen auch gezwungen werden können. Das wäre dann eben sozusagen die Frage, inwiefern Menschen auch bereit sind, sich für andere Formen der Bildung jenseits von Lernfabriken vielleicht einzusetzen und zu engagieren. Dazu gibt es Möglichkeiten. Die haben nicht immer unmittelbare Erfolgsaussichten. Man muss allerdings sagen, genauso wie das, was Bildung und Wissenschaft sein kann, nämlich etwas, das anstrengend ist, aber was auch Spaß macht, bei allen unsicheren Erfolgsaussichten. Sowas Ähnliches gilt für die Partizipation an sozialen Kämpfen meistens auch. Man macht dabei auch Lernerfahrungen, die sich vielleicht nicht unmittelbar ökonomisch nutzen lassen, aber in anderen Bereichen. Insofern bleibt immer die auch immer eingeschränkte Möglichkeit, solche Verhältnisse nicht nur zu belachen, was man auch tun kann und was auch wichtig ist, aber Lachen allein tötet noch nicht wirklich, sondern auch zu versuchen, etwas dagegen zu tun. So, das war ja nochmal ein emphatischer Aufruf zur revolutionären Praxis, das kann ich mir jetzt aber auch leisten und abgesehen davon trotzdem noch ein schönes Studium für Ihnen.